Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Ich glaube, Schumpeter ist einer der bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts gewesen, weil er die innere Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Entwicklung sehr klug erkannt hat. Es war von vornherein mein Lieblingsökonom, einfach von der Vielfältigkeit her, von seiner Auffassung von Europa her, von seiner geistigen Haltung her, von seiner Dynamik her. Er gefiel sich in Wien, dass er in einem offenen Cabrio als Finanzminister über die Ringstraße gefahren ist, in Damenbegleitung. Also das lässt ihn durchaus eine sehr schillernde Figur auch erscheinen. Josef Alois Schumpeter, Ökonom, Jurist, Soziologe und Historiker. Er hat der Fachwelt ein viele tausend Seiten dickes Werk hinterlassen, aus dem Wissenschaftler noch heute schöpfen. Seine These, dass der Kapitalismus sich selbst in eine Sackgasse manövrieren wird, ist bis heute umstritten. Widerspruch konnte Schumpeter zu Lebzeiten jedoch nicht wirklich verunsichern. Ich wollte immer der größte Ökonom der Welt, der größte Reiter Österreichs und der beste Liebhaber Wiens werden. Naja, mit den Pferden hat's nicht so gut geklappt. Dieser kleine Witz, den Schumpeter einmal zum Besten gab, verrät einiges über seine Person. Schumpeter war Gelehrter, Politiker und Bankier und immer auch Selbstdarsteller. Er war eitel, stark von sich selbst überzeugt und trotzdem zur Selbstironie fähig. Zeitgenossen haben ihn oft als zwiespältige Persönlichkeit bezeichnet. Er arbeitete viel, war hart gegen sich selbst und gab sich in einem Tagebuch Noten für die eigene Leistung. Die Skala reichte von 0 bis 1. Oft notierte er eine 0 auch an Tagen, an denen er bis nach Mitternacht am Schreibtisch gesessen hatte. Wie ernst er seine Arbeit nahm, zeigt sich an einem seiner vielen Aphorismen. Ich misstraue zwei Arten von Menschen. Architekten, die behaupten, billig bauen zu können, und Ökonomen, die behaupten, einfache Antworten geben zu können. Josef Schumpeter wurde 1883 in Triesch geboren, einem beschaulichen Ort irgendwo im Habsburgerreich an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren. Die Familie des Vaters besaß eine Textilfabrik. Man hatte es in dem kleinen Städtchen zu etwas gebracht. Der Großvater war Bürgermeister gewesen, der Urgroßvater auch. Die Schumpeters gehörten zur deutschsprachigen Elite. Sie verfügten über Geld und Güter. Und so hätten es für den kleinen, aufgeweckten Jungen, den alle Joschi nannten, unbeschwerte Jahre auf dem Land werden können. Doch es kam anders. Als Josef 4 war, starb sein Vater. Ein Schock für die kleine Familie und ein radikaler Schnitt in der Biografie. Die Mutter wollte nun mehr aus ihrem Leben machen und aus dem ihres Sohnes. Sie verließen das Städtchen Triesch und zogen zunächst nach Graz, dann ein paar Jahre später nach Wien. Dort kam Josef aufs Theresianum, eine Kaderschmiede bis heute, wie der Wiener Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Herbert Matis erklärt. Es ist eine Eliteschule schon immer gewesen, von Maria Theresia gegründet, und der Hochadel und der Adel hat also seine Kinder, seine Knaben, muss man sagen, es war rein männlich zu dieser Zeit, heute ja nicht mehr, dorthin geschickt. Und Schumpeter hatte gewisse elitäre Attitüden sein Leben lang. Die Familie, Josefs Mutter hatte wieder geheiratet, bewohnte ein ganzes Stockwerk in einem luxuriösen Mietshaus im Zentrum der Kaiserstadt. Der junge Schumpeter wuchs also in unmittelbarer Nähe der prächtigsten Gebäude und der einflussreichsten Institutionen des Großen Reiches auf. Die Mutter schleuste ihn durch die Wiener Oberschicht. Gleichzeitig saugte der Jugendliche alles auf, was ihm angeboten wurde. Latein, Altgriechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Alles passte zusammen, persönliche Eigenschaften und Umfeld. Und so stand einer schnellen und großen Karriere nichts im Wege. Er war ein Frühentwickler, hat bereits 1906 promoviert. Zwei Jahre später erfolgt die Habilitation und bereits 1909 wird er nach Czernowitz berufen, ein Außenposten sozusagen der Habsburger Monarchie im akademischen Bereich an diese Universität. Und hier hat er eigentlich bis 1911 gearbeitet. Mit nur 26 Jahren wurde Schumpeter also Professor. Czernowitz war die Hauptstadt des damaligen Herzogtums Bukowina, eine Gegend, die wenig intellektuelle und gesellschaftliche Ablenkung bot. Doch so hatte Schumpeter genug Zeit, sich seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Die herrschende Lehre, die den jungen Schumpeter zwar noch stark beeinflusst hatte, von der er sich dann aber versuchte zu lösen, war die der Neoklassiker. Sie stellten Modelle auf, in denen sich Wirtschaftssubjekte zwischen verschiedenen Gütern entscheiden können. Zum Beispiel zwischen Brot und Kartoffeln. Wer mehr Brot kauft, hat weniger Geld für Kartoffeln übrig und umgekehrt. Mittels komplexer Rechenmodelle erklären Neoklassiker wie Léon Valras, dass sich an den Märkten alle Subjekte so entscheiden, dass sie den größtmöglichen Nutzen erreichen und dass, wenn sich alle so entscheiden, am Ende Angebot und Nachfrage insgesamt zusammenpassen. Eine ökonomische Idealwelt, die allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen gilt. Sie unterstellt zum Beispiel, dass der Mensch ein Homo oeconomicus ist, ein Wesen, das hundertprozentig rational entscheidet, um seinen Nutzen zu maximieren. Andere Faktoren wie kulturelle oder soziale Erwägungen bleiben außen vor. An diesen Schwachstellen im Gebilde von Valras setzte nun Schumpeter mit seiner Arbeit an. Professor Herbert Martis. All das, sagt er, ist zwar wichtig, um die Zusammenhänge zu verstehen, aber nicht die Realität der Wirtschaft, die vielmehr dadurch gekennzeichnet ist, dass sie ein dynamischer Prozess ist, dass sie Entwicklung beinhaltet und dass Gleichgewichtszustände höchstens ganz kurze Zeit existieren, aber das ist nicht die Normalität. Aus dieser Auseinandersetzung mit der neoklassischen Lehre entstand 1911 das Buch »Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung«. Manche Experten halten es für Schumpeters wichtigstes Buch. Wirtschaftsprofessor Joachim Stabatti sieht es als Verdienst Schumpeters, dass die ökonomische Forschung den Fokus nun anders ausrichtete. Es sollte nicht mehr das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage untersucht, sondern die innere Triebfeder der Wirtschaft erforscht werden. Diese Triebfeder war für Schumpeter der Unternehmer. Bisher war der Unternehmer gewissermaßen ein Kombinierer von Produktionsfaktoren, der nach Gewinn anreizend tätig war. Und Schumpeter hat sich den Unternehmer speziell angeschaut und hat gesagt, was leistet er denn? Und er hat in ihm eine dynamische Figur gesehen, dynamische Figur insofern, als er wirtschaftliche Kreisläufe verändert, Innovationen einführt und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung, das Wachstum maßgeblich steuert. Und er hat genau herausgearbeitet, wie dieser Vorgang vonstatten ging. Und für ihn stand da der dynamische Unternehmer im Mittelpunkt des Geschehens. Er war derjenige, der die Volkswirtschaft nach vorne trieb. Wir können auch sagen, er war der Heros der kapitalistischen Gesellschaft. Unternehmer waren für Schumpeter Menschen, die eine Idee aufgreifen, es muss dabei nicht ihre eigene sein, diese Idee weiterverfolgen und ihr zum Durchbruch verhelfen, koste es, was es wolle. Beispiele für solche Persönlichkeiten gab es viele. James Watt erhält 1764 den Auftrag, eine Dampfmaschine zu reparieren. Er beschließt, den Apparat zu verbessern und widmet sein Leben fortan dieser Aufgabe. Er gibt sogar eine Anstellung an der Universität Glasgow auf und stürzt sich in Schulden, um jene Maschine herzustellen, die später die Industrialisierung auslösen wird. Der französische Jurist und Diplomat Ferdinand de Lesseps ist von der Idee einer Wasserstraße besessen, die das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Als er 1854 von Ägypten eine Genehmigung für den Bau erhält, zieht er dieses Riesenprojekt 15 Jahre lang gegen alle politischen Widerstände durch. Zeitweise lässt er über 30.000 Menschen in Körben Wüstensand abtragen. Die Kosten sind immens, doch der Suezkanal wird dem Handel einen Quantensprung ermöglichen. Schiffe, die von Europa nach Asien unterwegs sind, können sich über 8.000 Kilometer Seeweg sparen. Henry Ford baut bereits als Jugendlicher seinen ersten Verbrennungsmotor. 1903 gründet er eine Autofabrik und steigt als einer der ersten in die Massenfertigung ein. Seinen Mitarbeitern zahlt er ein Vielfaches des üblichen Lohnes, damit sie sich ein Fahrzeug aus der eigenen Produktion leisten konnten. Damit stellt er gleichzeitig sicher, dass seiner Firma die Käufer nicht ausgehen. James Watt, Ferdinand de Lesseps und Henry Ford, sie alle räumten Steine aus dem Weg, überwanden Zweifel und machten dabei ältere Technologien hinfällig. Professor Stabatti. Immer dann, wenn wir Innovationen realisieren, werden ja alte, bekannte Produktionsfunktionen obsolet. Ja, weil man jetzt bessere Produktionsfunktionen hat. Und dann verschwinden die vom Markt. Und diesen Vorgang des Zerstörens alter Produktionsfunktionen und das Überwechseln, diesen Vorgang nennt Schumpeter kreative Zerstörung. Bei dieser kreativen Zerstörung unterscheidet Schumpeter 5 Typen von Innovation. Herstellung eines neuen Gutes, zum Beispiel das Auto. Einführung einer neuen Produktionsmethode, wie etwa die Fließbandfertigung. Erschließung eines neuen Absatzmarktes. Die Belegschaft der eigenen Fabrik kauft die Autos. Eroberung neuer Bezugsquellen. Beispielsweise die neuer Erdölquellen. Durchführung einer Neuorganisation. Etwa durch Abschaffung von Hierarchien in Unternehmen. Mit diesen Thesen machte Schumpeter früh auf sich aufmerksam. Er wurde als Wunderkind der Wissenschaft gefeiert. 1911 bekam er in Graz einen eigenen Lehrstuhl. Mit 28 Jahren war er damit akademisch endgültig etabliert. 1913 wurde er in die USA eingeladen. Er sollte in New York an der Columbia University Vorlesungen halten. Der Universitätspräsident war begeistert. Professor Schumpeter fesselt die Aufmerksamkeit dieses Publikums bis zum Schluss seiner Vorlesung. Seine Beherrschung des Englischen ist phänomenal. Er trug ohne Notizen vor und sprach nicht nur flüssig, sondern gewählt und in gehobenem Ton. Und dabei zeigte er eine Vertrautheit mit den feineren Aspekten der Sprache, in der ihm gewiss kein Austauschprofessor bisher gleichkommt. Der Aufstieg ging weiter. Man traute Schumpeter bald so gut wie alles zu. Und so wurde er 1919 in Österreich sogar zum Finanzminister ernannt. Möglicherweise war das auch der Moment, in dem er die Bodenhaftung verlor. Als Minister zeigte er sich häufig mit Prostituierten in der Öffentlichkeit. Ein Skandal. Er eckte auch politisch an und stellte sich oft gegen die vorherrschende Meinung in seinem Kabinett. Und so war sein Intermezzo als Minister nach nur 7 Monaten wieder beendet. Danach widmete er sich den Geldgeschäften. Schumpeter wurde Präsident einer Privatbank, der Wiener Biedermeier Bank. Eine Zeit lang liefen die Geschäfte hervorragend. Er verdiente mit Spekulationsgeschäften ein Vermögen und konnte sich weiterhin einen aufwendigen Lebensstil leisten. Doch bald hatte der Star seinen Zenit überschritten. 1925 wurde das Geldhaus von der großen Inflation mitgerissen und Schumpeter blieb auf einem Berg Schulden sitzen, der ihn noch jahrelang plagen sollte. Der gescheiterte Politiker und Bankier wurde bodenständig. Er verliebte sich unsterblich, heiratete noch einmal, nachdem eine erste Ehe gescheitert war, und nahm eine Professur in Bonn an. Seine zweite Frau starb jedoch kurze Zeit später bei der Geburt des gemeinsamen Kindes. Auch das Kind überlebte nicht. Im gleichen Jahr verstarb auch noch die Mutter, die für ihn immer eine wichtige Bezugsperson geblieben war. Von diesen 3 Schlägen erholte sich Schumpeter nie mehr richtig. Er entwickelte eine Art Totenkult und sprach regelmäßig mit den beiden verstorbenen Frauen. Seinen Kummer versuchte er in Arbeit zu ersticken. Worauf es nun ankommt, ist zu sehen, ob ich arbeiten kann. Wenn ja, so wird die Maschine weiterlaufen. Auch wenn mein persönliches Leben vorbei ist. Die Maschine lief weiter, aber es waren harte Jahre, die nun folgten. Ständig fehlte Geld, weshalb sich der Universitätsprofessor gleichzeitig mit Publikationen in Zeitschriften und Wissenschaftsblättern etwas dazu verdienen musste. Außerdem zermürbte ihn die Rivalität mit seinem extrem erfolgreichen britischen Zeitgenossen John Maynard Keynes, eine Rivalität, die sich in den ökonomischen Problemen damals widerspiegelte. Am Schwarzen Freitag, dem 25.10.1929, fielen die Kurse erst an der Wall Street und danach in Europa ins Bodenlose. Firmen gingen pleite. Die Arbeitslosigkeit stieg und stieg. Die Ökonomie war völlig aus den Fugen. Schumpeter setzte sich mit dieser Wirtschaftskrise lange auseinander. Er schrieb ein über 1000 Seiten dickes Buch über Konjunkturzyklen, in denen er die Probleme auf eine ungünstige Konstellation kurz- und langfristiger ökonomischer Wellen zurückführte. Business Cycles aber war ein sperriges Werk in einer sehr wissenschaftlichen, schwer zugänglichen Sprache. Außerdem kam es ein wenig spät, denn 1939 hatten sich die Probleme bereits zum Weltkrieg hochgeschaukelt. Und das aus damaliger Sicht größte Manko, Schumpeter verzichtete auf politische Ratschläge, wie Werner Plumpe, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, erklärt. Und das war natürlich in einer Zeit, die erwartete, ja, wie sollen wir damit umgehen, was sollen wir tun, Meister, sag uns den Weg. Wenn er da gesagt hat, nun Kinder, schaut euch das mal an, lest mal, wie es früher war und verhaltet euch einigermaßen ruhig, der kommt natürlich nicht so gut an wie jemand, der Keynes sagt, jetzt muss der Staat eingreifen, hier muss was geschehen, hier muss gehandelt werden und ich liefere euch die Begründung dafür, warum das geht. Und Keynes lieferte. Er veröffentlichte schon 1936, also 3 Jahre vor Schumpeters Business Cycles, ein Werk, in dem er auf recht verständliche Weise herausarbeitet, woran es seiner Meinung nach hapert. An verlässlichen Voraussagen über die Zukunft. Wegen dieser Unsicherheit schwanken dann zum Beispiel die Unternehmer bei ihren Investitionsentscheidungen, wenn sie aus Angst vor der ungewissen Zukunft weniger Maschinen anschaffen, kommt es zu Nachfrageausfällen. Das heißt, andere Unternehmen, die die Maschinen herstellen, bekommen zum Beispiel weniger Aufträge. Das Gleichgewicht, das die Neoklassiker beschrieben hatten, wird auf diese Weise erschüttert. Daher muss der Staat vorher eingreifen und den Markt ins Gleichgewicht führen. Diese Argumentation war relativ leicht nachzuvollziehen und Keynes stieg zum beliebtesten Ökonomen seiner Zeit auf, nicht Schumpeter. Doch Schumpeter arbeitete unermüdlich weiter. 1942 erschien sein nächstes Buch, diesmal nur knapp 400 Seiten lang. Darin setzte er sich explizit mit dem Kapitalismus auseinander. Der Wirtschaftsgeschichtsprofessor Werner Plumpe schätzt vor allem diesen Teil von Schumpeters Werk. Was ich an Schumpeter geradezu faszinierend finde, seine ganz subtile Art, den Kapitalismus auch als ein gesellschaftliches und kulturelles System zu sehen. Das Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, ja bis heute immer wieder aufgelegt, zu Recht, zeigt im Grunde genommen, dass der Kapitalismus erfolgreich ist, aber keine Freunde hat. Der Kapitalismus hat sehr viele Nutznießer, aber keine wirklichen Freunde. Schumpeter stellte sich die Frage, ob der Kapitalismus überleben wird. Seine Antwort? Nein. Anders als Karl Marx glaubte er aber nicht, dass die Massen der Arbeiter immer weiter verelenden und sich deshalb erheben werden. Das Gegenteil sei der Fall. Der kapitalistische Prozess erhöht progressiv den Lebensstandard. Und zwar nicht durch einen bloßen Zufall, sondern Kraft seines Mechanismus. Dieser Mechanismus ist der Drang zu ständiger Innovation, den er schon früher beschrieben hatte. Warum aber soll der Kapitalismus dann zugrunde gehen, wenn er die Massen nicht verarmen lässt, sondern zu mehr Wohlstand führt? Schumpeter stellte sich vor, dass dieses System an seinem eigenen Erfolg zugrunde geht. Unternehmen würden immer größer und dadurch immer träger. Er befürchtete, dass Erfindungen und Innovationen in solchen Konzernen zur von oben her gesteuerten Routineaufgabe werden. Kleine Unternehmer und ihre Ideen bekämen kaum mehr eine Chance. Die Dynamik würde in einem solchen Gefüge abgewürgt. Alternativen oder Lösungen zeigte Schumpeter allerdings nicht auf. Am 8. Januar 1950 stirbt Josef Alois Schumpeter mit 67 Jahren an einem Gehirnschlag. Ein letztes großes Buch, von dem er bereits über 1000 Seiten geschrieben hat, bleibt unvollendet. Seinen Kampf gegen den Rivalen Keynes hat er nicht gewonnen und seinen Anspruch, der größte Volkswirt zu werden, kann er trotz vieler Erfolge nicht einlösen. Dennoch bleibt Schumpeter eine feste Größe in der Volkswirtschaftslehre. Vor allem seine Vorstellung vom dynamischen Unternehmer und der kreativen Zerstörung hat nach wie vor Gültigkeit. Es gibt sie noch immer, die großen Persönlichkeiten, die die Welt wieder ein Stück vorantreiben. Und es wird sie wohl auch in Zukunft immer geben.